WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zunächst ganz intim hier unter uns im Radio bei 1 Live und um 20 nach 1 schaltet sich dann das Fernsehen dazu. Freie Themennacht, ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt und freue mich auf Anna, 45. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Liebe Anna, um was geht's bei dir? Also ich rufe noch an, eigentlich zu dem Thema von gestern. Ja. Das Thema war versagt. Genau. Und eigentlich, ich habe nicht versagt, sondern bei mir haben gleich zweimal Ärzte versagt. Oh, Ärztefusch. Ärztefusch, genau. Was ist passiert? 2001, ich war damals 31, bin ich mit meiner Tochter zum Arzt gegangen, weil die ist von der Schaukel gefallen. Ja. Und ich hatte aber aufgrund, weiß ich nicht, mit offenem Fenster Auto gefahren, hatte einen steifen Hals. Dieser Arzt war ein Chiropraktiker und hat gesagt, naja, bei der Tochter ist alles in Ordnung, aber die Mutter behandle ich gleich mit und hat eigentlich ohne Vorwarnung meine Halswirbelsäule eingerenkt. Und wie ohne Vorwarnung? Er hat nicht gefragt, soll ich das bei Ihnen machen? Nein, das hat er nicht. Er hat den Kopf genommen und hat dich eingerenkt? Ganz genau, der stand hinter mir, also ist um seinen Schreibtisch rumgelaufen und hat meinen Hals eingerenkt mit einem Ruck. Und das hat natürlich erstmal höllisch weh und hat geknackt und hat gesagt, kannst du alles bewegen und so. Es ging auch. Also er war ziemlich salopp, muss ich sagen, ja. Mhm. Ja. Und unverschämt. Ja, das war unverschämt. Ja, ich habe es halt in dem Moment nicht als unverschämt empfunden, weil ich dachte, es war halt so eine lockere Stimmung. Es war Sommer, es war irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht erklären. Er war auch so, er war halt so ein bisschen gut gelaunt auch. Mhm. Ich bin dann aufgestanden und mir ist auch gleich schwarz vor Augen geworden, ganz kurz. Also vielleicht für 2 Minuten. Und ich habe dann ein Glas Wasser getrunken und gefragt, ob es ganz gut, ob alles okay ist, und ich bin dann gegangen und habe schon beim Rausgehen gemerkt, ich habe überlegt, bist du jetzt im Auto hier, wie bist du jetzt überhaupt hierher gekommen, aber das waren immer nur so kurze Momente. Ja. Und ich bin dann, das hat sich dann aber wieder reguliert und über den Tag ist es immer mal wieder passiert, dass mir so Sachen entfallen sind, ja, so ganz banale Begriffe wie Bahnhof oder keine Ahnung. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Das heißt, der hat nicht den Kopf, den Nacken wieder richtig eingerenkt, der hat irgendwas kaputt gemacht. Der hat meinen Kopf mit einem Ruck, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie die das machen, Chiropraktiker, mit einem Ruck, einmal nach links und einmal ganz, ganz massiv nach rechts. Mhm. Und damit war die Sache gegessen. Aber was hat er angerichtet? Der hat also an der Halswirbelsäule läuft ja auch ein Gefäß lang. Und durch diese massive Gewalteinwirkung von außen ist ein Gefäß verletzt. Ja. Mit welchen Folgen? Mit den Folgen, dass ich dann, es waren halt die ersten Anzeichen davon, dass ich halt so Sprachfindungsstörungen hatte. Mhm. Ich bin dann zu einer Psychologin, weil ich dachte, ich bin verrückt. Ich hatte einfach immer zu so eine Todesangst über diesen Tag hin, ja. Und die hat gesagt, wir lassen einfach mal den Kopf ambulant röntgen, fährst du 2 Straßen weiter, lässt es röntgen und dann wissen wir, dass da alles in Ordnung ist und dann können wir mal eine Therapie machen, ja. Dann kam das raus, dass da was verletzt worden ist. Dann haben die festgestellt, da ist ein leichter Schlaganfall, ganz leicht. Ich hatte ganz hohe Schuhe an. Moment, das heißt, dadurch ist ein Schlaganfall ausgelöst worden? Genau. Durch diese massive Einwirkung oder unfachmännische Einwirkung? Ganz genau. Also man kann nicht sagen unfachmännisch, weil die Chiropraktik, das wird so gemacht. Also man muss mittlerweile... Unfachmännisch war schon, dass er dich nicht gefragt hat. Genau. Der hätte mich erstens fragen müssen, zweitens hätte der darauf hinweisen müssen, mittlerweile muss man das. Absolut. Das ist durchgesetzt worden, dass man unterschreiben muss dafür, weil... Bei dieser chiropraktischen Behandlung immer Schlaganfälle ausgelöst werden können. Es sind circa 30 Fälle im Jahr. Und ich habe auch Leute kennengelernt, denen das auch so passiert ist. Ist es denn bei dir denn noch schlimmer geworden oder hat es sich allmählich erholt? Ach nein, pass auf. Ich bin dann, nachdem in dieser Röntgenpraxis gesagt haben, ich sollte mich eigentlich auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus begeben, aber ich habe das nicht ernst genommen, weil mir ging es ja eigentlich gut. Das Einzige, was ich hatte, ist, dass meine rechte Hand ein bisschen gekribbelt hat, aber das vielleicht für Sekunden und es ging dann auch wieder weg. Ich bin dann trotzdem ins Krankenhaus gefahren und hatte einfach so eine Angst. Ich war so. Wir wollen es mal nicht so ausführlich machen, denn wir wollen ja deinen zweiten Fall auch noch hören. Ist es wesentlich schlimmer geworden dann noch? Es ist so schlimm geworden, um das mal rund zu machen, dass ich ein Jahr lang im Rollstuhl saß. Ach du lieber Gott. Anna, ein Jahr hast du im Rollstuhl gesessen, weil der Idiot dir den Kopf eingerenkt hat. Das ist ja unfassbar. Genau. Hast du ihn angezeigt? Ich habe den nicht anzeigen können, aufgrund dessen, dass meine Karte damals dort, meine Versicherungskarte ist nicht eingelesen worden, denn ich war ja eigentlich nur Begleitung meiner Tochter. Behandelt wurde nur meine Tochter. Ja, aber kann man nicht trotzdem... Hat er es bestritten? Der hat es bestritten, ganz massiv. Wem gegenüber? Allen gegenüber. Ich habe dann versucht, als ich einigermaßen wieder zurechtgekommen bin, es dauert ja auch eine Weile, du hast ja erstmal mit dir selber zu tun, irgendwie klarzukommen. Und nach einem halben Jahr habe ich dann mich mit Anwälten auseinandergesetzt, auch die Krankenkasse als Nebenkläger, die ist dann auch mit. Ich bin dann die Patientin gewesen bei ihm. Das ist ja heftig. Ja. Geht es dir denn heute wieder richtig gut? Nein, also es geht mir nicht. Du hast immer noch, aufgrund dieser Sache hast du Nachwirkungen. Folgeerscheinungen. Du kannst eigentlich, wenn man so eine schlimme Lähmung hatte, dann ist es fast unmöglich, dass die Feinmotorik und das alles wieder hin. Ja. Magst du mir den zweiten Fall auch noch erzählen? Der zweite Fall war eigentlich auch im Zusammenhang damit, weil ich bin dann in das Krankenhaus gefahren, habe mir keine großen Sorgen gemacht, weil ich war damals immer noch der Ansicht, wenn ich in ein Krankenhaus komme, die können mir helfen. Mhm. Und ich hatte telefoniert mit einem Freund, der auch Arzt ist, der hat gesagt, so ein leichter Schlagerfall, das kann passieren manchmal, das ist in einer Woche erledigt, ja. Und ich war einfach überhaupt, als ich gehört habe, ich habe einen Schlaganfall, ich war völlig außer mir, ich war total ängstlich und. Okay, was ist schiefgelaufen da bei der Behandlung? Keiner hat mich behandelt. Die haben mich nicht in eine neurologische Abteilung gebracht, sondern mehr so diese geschlossene Abteilung, weil die dachten, ich habe massiv Drogen genommen oder so. Achso, die haben das als Schlaganfall gar nicht diagnostiziert. Ja, nein, da ist kostbare Zeit vergangen. Es sind 4 Tage vergangen, in denen überhaupt nichts passiert ist. Ach, und ich habe immer wieder gesagt, also ich habe dann versucht, SMS zu schreiben mit meinem Handy, ja, weil mich dort keiner behandelt hat. Ich habe hab gesagt, ich kann jetzt hier nicht mal mehr eine SMS verfassen, ihr müsst jetzt hier irgendwie was mit mir machen. Konntest du denn dagegen im Nachhinein vorgehen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das versucht und ich musste immer wieder Gegengutachten machen. Die haben wieder Gutachten erstellen lassen, ich musste Gutachten machen. Und es ist ganz banal eigentlich so, dass die finanziellen Mittel gefehlt haben, um das durchzuhalten. Das heißt, im Klartext, wenn die dich schneller und gezielter behandelt hätten, hättest du vielleicht nicht ein Jahr im Rollstuhl sitzen müssen und es ginge dir vielleicht heute besser. Ganz genau, hätte einfach einen Blutverdünner hätte gereicht, um das. Alter, was hast du Pech gehabt? Da bist du aber richtig in eine Spirale des Unglücks gekommen. So erst dieser Arzt und dann die falsche Behandlung im Krankenhaus oder die zu späte richtige Behandlung im Krankenhaus. Ganz genau. Wie geht es dir denn heute aktuell? Ich habe mich halt damit arrangiert. Ich kann ein Auto fahren, ich kann Treppen laufen und so weiter. Was ich halt nicht kann, ist mit rechts schreiben. Mhm. Ja, weil die Feinmotorik fehlt. Ich kann nicht Inliner fahren, ich kann viele Sachen eben nicht machen, ja, wenn man mich so sieht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man Leuten erzählt, ich hatte einen Skiunfall und habe mir mein Kreuzband gerissen, ja, dass die sagen, ach ja, so, dann wird man akzeptiert. Aber ich habe, wenn mich jemand fragt, Mensch, was hast du denn gemacht? Und ich sage, ich habe einen Schlaganfall, hat man immer damit zu tun, dass die Leute Abstand nehmen oder dass man unterschätzt wird, weil viele denken, das ist irgendwie, hat auch was mit dem Kopf zu tun und da. Ja, vielleicht. Ja. Hast du die ganze Klagegeschichte jetzt abgehakt? Ich habe es abgehakt, weil du hast auch nur eine bestimmte Zeit, um zu klagen. Ja. Ja, das verjährt dann. Es gibt so viele Fälle, so unglaublich viele Fälle dieser Art, dass einem im Angst und Bange wird, wenn man überhaupt in Kontakt mit Ärzten kommt, weil man immer Angst haben muss, man muss immer vorsichtig sein, man muss immer auf der Hut sein. Das Schlimme ist, dass ich mittlerweile natürlich, ich bin dann ganz schlimm zum Hypochonder geworden, wenn ich was hatte. Ich habe keinem Arzt mehr Vertrauen überhaupt. Das verstehe ich. Soll man eigentlich nicht haben, aber habe ich nicht. Verstehe ich. Anna, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass du dich mehr stabilisierst. Und vor allem, was ich noch schnell loswerden möchte, nicht einrinken lassen, weil das geht auch so. Man, das gibt sich alles wieder mit einem Schal oder so. Ja, aber ja, diese Einrinkerei bringt nichts. Du bist ja wirklich ein gebranntes Kind jetzt diesbezüglich. Ja. Alles Gute, Anna. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Und es geht weiter mit Melanie, die ist 24. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Was ist dein Thema? Ja, ich hatte gestern schon versucht anzurufen und da hatten wir dann Verbindungsschwierigkeiten. Da ging es ja um das Thema Versagen. Genau, ja. Genau. Und genau, ich würde mich da nochmal drauf berufen und es geht mir darum, oder ich glaube, dass dadurch, dass mein Vater oder auch meine Mutter in der Erziehung versagt haben, ich heute ja mehr oder weniger auch in die Richtung tendiere und mir jetzt Vorwürfe mache, dass ich versage. Inwiefern haben du versagst gegenüber deinen Kindern und deinem Kind oder generell? Na, generell, also ich bin zwar verheiratet, aber wir haben keine Kinder. Und bei meinen Eltern ist es so, dass mein Vater, also wir sind aus den neuen Bundesländern und mein Vater war zu DDR-Zeiten selbstständig und hat dann nach der Wende, wie viele andere auch, Pech gehabt, alles verloren, hat da ganz massiv angefangen zu trinken und ja, dann hat er auch auf einen Schlag ganz viel Geld verloren und was hat er verloren? Ganz viel Geld verloren. Ganz viel Geld verloren. Mhm. Und ja, das Blatt hat sich dann wirklich komplett gedreht und er hat sich wirklich meiner Mutter gegenüber und mir wirklich wie ein Monster verhalten. Monster heißt, er war gewalttätig? Ja, das auch. Er hat zum Beispiel, also er war nachts meistens unterwegs, hat getrunken, kam dann betrunken nach Hause. Mhm. Und hat mich dann meistens aus dem Bett geholt, um dass ich ihm was zu essen mache als Beispiel. Mhm. Und wenn ich mal irgendwie was wollte oder so und ihm hat das nicht gepasst, dann hat er da auch immer mal so ein paar Methoden gehabt, wie Zigaretten ausdrücken am Arm und sowas. Also, wie alt warst du da ungefähr? Also angefangen hat das alles, glaube ich, so 94, 95, also mit 4 Jahren. Und wann musstest du ihm Essen kochen? Wie alt warst du da? Das war dann aber wiederum später, genau. Also mit 8, 9, 10 oder sowas? Ich würde eher 11, 12 sagen, so ungefähr. Also er hat dir Zigaretten auf der Haut ausgedrückt? Ja, hat er gemacht. Du hast vorhin gesagt, das Versagen meiner Eltern, das heißt, deine Mutter hat auch versagt? Meine Mutter, die ist, glaube ich, auch durch, erziehungstechnische Sachen. Meine Oma, die hat das auch alles mitbekommen und hat immer gemeint, das ist dein Mann und zu dem musst du stehen. Hat die denn das hingenommen, dass ihr Kind quasi misshandelt wird von ihrem Mann? Ja, die hat gesagt, das ist dein Mann und dafür hast du dich entschieden und nach außen die schöne heile Welt, ich meine, tolle Familie. Hat deine Mutter das hingenommen, dass du misshandelt wirst von dem Vater? Das ist der Punkt, wo ich sage, da hat meine Mutter versagt. Denn sie hat mir in dem Moment nicht geholfen. Ja. Sie hat in dem Moment... Sie hätte dich nehmen müssen und weg von ihm. Genau, ganz genau. Aber sie ist bei dir, sie ist bei ihm geblieben mit dir. Genau. Und das Martyrium oder die schlimme Situation war dann gleichbleibend, bis du 18, 19 warst? Nee, ich hatte mit 14 dann einen Selbstmordversuch und bin danach in eine Klinik gekommen, stationär. Und ich weiß dann war er lange, lange weg. Und mit 16 ist er dann wirklich komplett verschwunden und keiner weiß, wo er ist. Bist du denn dann wieder zu deiner Mutter zurück? Ja. Und das war dann okay? Also, ich muss... Heute, ich habe mir das lange nicht eingestanden, aber meine Mutter hat durch die Zeit auch angefangen, zu trinken, nicht so massiv wie mein Vater, aber das war schon... Dann kann ich verstehen, dann ahne ich, was du gerade damit gemeint hast. Meine Eltern haben versagt und deshalb versage ich jetzt. Das heißt, die haben dir sehr viele Wunden und Narben zugefügt. Und dann schafft man es unter Umständen nicht, das eigene Leben richtig zu führen. Genau. Also wo versagst du am meisten? Wo hast du den Eindruck? Das ist auch so eine lange, schlimme Geschichte eigentlich. Also ich bin ja noch recht jung und in meinem Alter ist man auch eigentlich noch, oder die meisten von meinen Bekannten und Freunden in meinem Alter, die sind noch nicht verheiratet oder haben sich so eine, schon, oder eine Lebensgemeinschaft in dem Sinne. Und es ist so, dass ich, also angefangen hat das, als ich dann von der Schule abgegangen bin, in der 10. Klasse, gerade mal mit Hauptschulabschluss und dann... Was hat da angefangen? Also, dass ich quasi die Schule geschmissen habe. Das war das erste Versagen, wo ich denke, okay... Und du meinst, die Tatsache, dass du so früh geheiratet hast, ist auch ein Ausdruck deines Lebensversagens? Ja, ich bin dann später weggelaufen, aber das kam erst später. Also ich habe mich dann zusammengerissen. Ich hatte dann einen Freund, der mir sehr, der hat wirklich sehr zu mir gehalten und da konnte ich dann einen Schulabschluss nachholen. Habe auch eine sehr gute Ausbildung gemacht. Ich bin Europakorrespondentin. Und warst du denn mal aufgrund der Schwierigkeiten, warst du mal in einer Therapie? Ich bin seit ich 12 oder so bin, in Therapie. Ich nehme auch Antidepressiva. Ich habe sowas Ambulantes wie Ergotherapie und so weiter und stehe auf Wartelisten von einer Tagesklinik. Stationär habe ich mich bisher immer ein bisschen, da habe ich ein bisschen Angst, weil ich mit 14 da tatsächlich das Gefühl hatte, je mehr ich preisgegeben habe von mir und je weiter ich da behandelt wurde, umso schlimmer wurde es. Okay, aber das ist lange her und da warst du jung. Heute bist du eine 10 Jahre, ja. Genau, heute bist du eine 24-jährige junge Frau. Die Therapieformen, die Behandlungsformen in den psychosomatischen Kliniken haben sich auch sehr verändert in den letzten 10 Jahren. Vielleicht wäre das bei dem großen Umfang dessen, was du gerade geschildert hast, vielleicht doch das Richtige, mal einen Klinikaufenthalt ins Auge zu fassen. Also ich bin mit der Krankenkasse und mit dem Rentenversicherungsträger auch in Rücksprache. Mein Reha-Antrag, der läuft und da haben auch eigentlich alle ihr Okay gegeben. Das ist nur so eine Zeitsache. Also ja, genau. Die Bearbeitungszeiten sind da halt auch ein bisschen länger und ganz gut war es dann. Bitte. Ja, ich bin dann nach der Ausbildung nach Aachen gegangen und da habe ich übrigens auch das erste Mal Domian gehört über 1Live, weil bei uns läuft das gar nicht. Mhm. Also 1Live sendet bei uns nicht, das gucke ich nicht übers Fernsehen. Und die in Aachen habe ich dann gearbeitet, habe meinen Mann kennengelernt und das ging dann auch alles recht schnell. Und die Ehe, die ist mehr oder weniger auch sehr problematisch, weil er sehr, sehr viel arbeitet und ich bin jetzt wieder zurück nach Hause, habe jetzt hier eine eigene Wohnung und wir sind 600 Kilometer getrennt. Ach du, ist auch schon wieder. Melanie, ich merke gerade, dass ich dir gar nicht Rechnung tragen kann in einem 10-Minuten-Gespräch, weil das wirklich so umfangreich ist. Auf jeden Fall finde ich diese Kliniküberlegung sehr gut oder den Entschluss, dass du in die Klinik gehen willst. Und ich möchte dir anbieten, weil da mehr Zeit ist, dass du noch mal ein paar Worte mit der Alexandra, meiner Psychologin, sprichst. Gerne, klar. Bist du damit einverstanden? Ja, bin gut. Ich. Dann möchte ich dich bitten, aufzulegen. Die Alexandra ruft dich gleich noch mal an. Von meiner Seite aus drücke ich dir sehr, sehr die Daumen, dass du schaffst. Ich verstehe, dass du in solche Problematiken hineingeraten bist durch die Vergangenheit. Aber du bist noch jung und du hast, glaube ich, gute Chancen, da richtig rauszukommen. Ich liebe von dir. Dankeschön. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Super, ich wünsche dir auch alles Gute. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. Tschüss, Melanie. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.19 Uhr und ein paar Gequetschte. Und ich sehe gerade, dass der Vorspann im WDR-Fernsehen läuft. Und jetzt kommen die Fernsehzuschauer auch noch dazu. Und dann sind wir alle komplett und können hier munter weitermachen. es kann sich nur noch um ein paar Sekunden drehen. Ich fahre fleißig mit dem Taxi durch Köln in dem Vorspann. Da sind wir. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio, sage ich jetzt auch den Fernsehzuschauern. Wir hier im Radio haben schon angefangen, im Fernsehen ein bisschen später heute, habe es aber gestern auch angekündigt. Also, wir haben heute eine freie Themennacht, wie immer nach der Themennacht. Und das heißt ja, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist Walter und Walter ist 56. Guten Morgen, Walter. Grüß dich, Jürgen. Grüß dich, Walter. Hallo. Um was geht's? Also, kleiner Vorspann. Ich rufe an aus dem Allgäu. Im Vorgespräch hat mir, ich glaube, Florian gesagt, ich soll mich bemühen, Hochdeutsch zu reden. Ja, das wäre sehr nett. Weil mein Dialekt bei den Kölnern anscheinend nicht ganz so verständlich ankommt. Also bisher ist es wunderbar, es ist ganz perfekt. Also ich bemühe mich, sollte ich einen Dialekt verfallen, gehe ich sofort dazwischen. Es freut mich. Also, du kommst aus einer sehr schönen Heimat, muss ich ja sagen. Das Allgäu ist ja nur wirklich ein Traum. Kennst du das Allgäu? Ja, das kenne ich. Hm, sehr, sehr schön. Darf ich fragen, wo du da mal warst? Ach, ich bin da kurz und quer rumgefahren, war oft in Oberstdorf zum Beispiel und im kleinen Walsertal. Ja, wohne ich 50 Kilometer entfernt. Genau, ja. Sehr schön. Okay, kleine Vorgeschichte. Ja. Ich bin 56, wie du gerade gesagt hast. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich habe einen medizinischen Beruf. Ich bin Physiotherapeut, Krankengymnast und Heilpraktiker. Mhm. Ich habe eine eigene Praxis und bin verheiratet seit 25 Jahren, habe keine Kinder und jetzt hat mir irgendwas aus meinem Leben rausgeschmissen, also rausgeworfen. Ist, glaube ich, Hochdeutsch besser rausgeworfen. Es hat dich etwas aus dem Leben rausgeworfen? Rausgeworfen, ja. Was hat dich aus dem Leben rausgeworfen? Tod meines Katers. Der Tod deines Vaters? Meines Katers. Deines Katers? Ja. Ist schwer nachvollziehbar für dich. Ja, ich stütze jetzt gerade, ich sage es ganz offen, spontan habe ich es gerade gedacht, okay, das kann dann natürlich sehr bewegen, wenn man ein Tier lange begleitet hat. Wie alt ist der Kater geworden? 12. 11 Jahre, okay. 12 Jahre. Ja. Wenn dann ein Tier stirbt, ist das natürlich auch dramatisch. Aber das wirft dich aus deinem Leben regelrecht heraus. Ja. Erklär das mal. Ich erkläre dir das. Folgendes. Also nachdem ich wirklich eine glückliche Ehe führe und keine Kinder habe, hat der Kater bei mir in meinem Leben eine ziemlich gravierende Rolle eingenommen. Also ein bisschen Kinderersatz. Ja, vielleicht. Klingt ein bisschen komisch, kein Kinderersatz, aber eine ganz besondere Beziehung. Ich erkläre dir das. Ich wohne in total ländlichen Gegend. Ich habe von zu Hause, wenn ich rausgehe, bin ich in der Natur draußen. Ich habe 3-4 Minuten, dann bin ich an der Iller, das ist ein Fluss bei uns. Mhm. Und bin so ziemlich jeden Abend mit dem Kater Mikesh Bezug nehmend auf die Augsburger Puppenkiste, wo ich ein sehr großer Fan davon bin. Mhm. Augsburg ist bei uns in der Nähe. Mhm. Darum habe ich ihn Kater Mikesh genannt. Gelaufen nachts 1-2 Stunden kilometerweit ohne Leine. Und er ging wie ein Hündchen. Mhm. Neben mir ist irgendwann in fremde Gärten gegangen. Also ich merke, da ist eine ganz enge Bindung gewesen. Ganz eng. So. Jürgen, ganz, ganz eng. Das habe ich jetzt schon verstanden. Jetzt erklär mir bitte, warum es dich so aus dem Leben haut. Nur aufgrund, was heißt nur aufgrund der engen Bindung? Mhm. Wie merkst du das, dass dich das aus dem Leben haut? Also, am 12. Februar dieses Jahres musste eine enge Freundin von mir, sie ist eine Tierärztin, zu mir kommen, nachdem ich sie gebeten habe, mit ihrem Koffer und der Giftspritze bei mir vorbeizukommen, weil ich ihnen ersparen wollte, dass ich den letzten Weg im Käfig zu ihr hinfahre. Ja. Dann kam sie zu mir und hat gesagt, natürlich mache ich das. Dann sind wir eine Stunde bei mir gesessen und haben es uns gemütlich gemacht. Das ist eine gute Freundin von mir, und haben Katzen angezündet, haben schöne Musik aufgelegt, und danach hat sie halt ihren Koffer aufgemacht und hat die Spritze ihm gesetzt, und dann war auch ziemlich schnell Ruhe. Deine Frau war auch dabei? Ja, war auch dabei. Ja, wir waren alle. Hat deine Frau eine ähnlich enge Bindung zu dem Tier gehabt? Ja, ja. Genau, genauso so ähnlich wie meine. So. Bloß, dass sie nachts diese Spaziergänge nicht mitgemacht hat. Ja. So, jetzt ist der Kater, hat die Spritze bekommen und ist dann vor euren Augen gestorben. Richtig. Hast du ihn? Das war im Februar, und da war bei uns dermaßen kalter Winter, und ich wollte ihn einfach nicht irgendwo in einem Krematorium verbrennen lassen. Ich wollte ihn in meinem eigenen Garten begraben, aber da war die Erde noch gefroren. Dann hat mir meine Freundin, die Tierärztin, angeboten, sie nimmt ihn zu sich in der Kühltruhe, und sobald unser Garten aufgetaut ist, kann ich ihn wiederholen. Mhm. Habe ich dann auch gemacht und habe ihn jetzt eingegraben. Wie lange lag er in der Kühltruhe? Ja, zwei Monate. Zwei Monate lag er in der Kühltruhe. Ist auch ein bisschen bizarr, dann das gefrorene Tier aus der Kühltruhe zu holen und es dann zu beerdigen. Aber du hast es gemacht. Ich habe es gemacht, zusammen mit meiner Frau. Wir haben uns da extra einen Tag frei genommen. Und der ist jetzt bei dir im Garten begraben? Ja, ja. Unter dem Birnbaum begraben. Ich habe gesagt, ich möchte ihn unter dem Birnbaum neben mir haben. Und gehst du oft dorthin, an die Grabstelle? Jeden Tag. Jeden Tag. Ich bin auch irgendwie so ein komischer Typ, komischer Kauz. Ich habe da ein Kreuz aufgestellt. Und wenn ich da sitze, ich sitze da oft nachts um 12, dann höre ich ihn piepsen und mounten und denke, was? Du hörst ihn? Der mich raus. Du hörst ihn? Ich höre ihn, obwohl ich genau weiß, dass er natürlich nicht mehr maust und piept. Ich war heute, bevor ich bei dir angerufen habe in Köln, war ich wieder unterwegs an der Eltern, und er ist wieder neben mir hergelaufen. Du hast die Vorstellung, der ist bei dir ständig. Ja, natürlich ist er nicht neben mir hergelaufen, aber ich habe ihn gesehen und habe ihn gehört. Ja, ist es so extrem auch bei deiner Frau? Nein. Das nicht. Redest du mit deiner Frau darüber so? Ja. Ja. Wenn man aus dem Leben gehauen wird, heißt das, dass man zu seinem Alltag nicht fähig ist. Ist das bei dir genauso? Ich gehe meinem Job nach. Ich habe vielleicht noch 4 Jahre zu arbeiten. Dann habe ich, wie man so sagt, meine Schäfchen im Trockenen. Ich habe eine gut gehende Praxis. Wie gesagt, ich bin nicht verrückt. Ich hatte in meinem ganzen Leben nie mit irgendwelchen Psychologen oder Psychiatern irgendwas am Hut. Und jetzt kommt sowas daher. Aber Walter, ich will dir mal sagen, das ist jetzt doch schon einige Monate her. 3 Monate, genau. Jürgen. Genau. Und also ich habe wirklich Respekt davor, dass man einem Tier nachhängt und das einem sehr ans Herz geht, wenn ein Tier stirbt. Ja. Aber wenn das so gravierende Folgen bei dir hat, wenn du bist selbst Therapeut, sagst du, dann... Ein Selbsttherapeut? Ja, dann würde ich mir an deiner Stelle aber wirklich bei einem befreundeten Kollegen, dem du vertraust, mal ein paar Stunden verordnen. Aber würdest du mir jetzt viel verrückter klären? Bitte? Würdest du jetzt mich viel verrückter klären? Niemals, nein. Aber du bist halt emotional sehr angeschlagen durch dieses Ereignis. Und wenn dich das so aus dem Leben wirft, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es doch völlig okay, wenn man sich da professionelle Hilfe einige Male für einige Beratungsgespräche sucht. Mit verrückt hat das doch gar nichts zu tun. Das ist doch eine normale Reaktion, dass man trauert, ob das ein Mensch ist oder ob es ein Tier ist. Natürlich kann man sagen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen krass bei dir, aber um die Bewertung geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass es dich so aus der Bahn haut und warum es dich so aus der Bahn haut. Und da müsstest du mit einem Fachmann gut ins Gespräch kommen. Noch 2 Punkte möchte ich dir sagen, wenn du noch Zeit hast, mir zuzuhören. Ja, gerne. Es wollen ja andere Leute auch noch mit dir sprechen. Bei den nächtlichen Spaziergängen mit meinem Kater Mikesh geschah es 3-mal, dass uns Hunde entgegenkamen. 2-mal im Beisein ihres Herrchens und 1-mal ein alleinstehender Hund. Und bei allen 3 Aktionen hat die Katze einen Anlauf genommen, ist mit einem Wahnsinnssprung auf meine Brust gesprungen und hat sich unter meiner Jacke versteckt, also sprich Schutz gesucht und hat ihn da auch gefunden, ist den Hunden entkommen. Ja. Wollte ich dir nur sagen, also ein unglaubliches Vertrauen. Ich merke schon, also du brauchst mir das gar nicht erklären, was da für eine enge Bindung offensichtlich war zwischen dir und dem Tier. Ja. Aber wenn du das Tier jetzt noch hörst, oder sogar siehst, das finde ich schon bedenklich. Deswegen finde ich, dass du da was unternehmen sollst. Ja, und das Zweite, was ich dir noch sagen möchte, seit diesen 3 Monaten schlafe ich nicht mehr. Also ich wohne in einem Haus, das steht allein in einem schönen, wunderbaren Garten, im Grünen, im Freien. Mhm. Und unten ist das Wohnzimmer, wo ich jetzt dich gerade im Fernsehen sehe und mit dir spreche. Oben ist das Schlafzimmer, wo jetzt gerade meine Frau schläft. Also du schläfst schlecht seitdem oder kaum? Seit 3 Monaten schlafe ich nicht mehr oben, sondern ich schlafe nur noch unten, weil ich schaue jetzt an die Balkontüre, wo der Rollladen zur Hälfte oben ist, weil er da nachts immer dagegen kratzt hat und rein wollte. Okay, Walter. Und ich gucke immer hin, ob er nicht kratzt und rein möchte. Ich hab's verstanden. Aber das sind alles Indizien für mich, dass du wirklich professionelle Hilfe brauchst. Definitiv. Müssen wir gar nicht drüber reden. Sonst drehst du ja durch. Es geht ja gar nicht. Ist das so schlimm mit mir? Ich finde das schon gravierend, dass das solche Auswirkungen hat. Und damit es nicht noch schlimmer wird, wie gesagt, hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Du weißt, wo und wie du dir die holen kannst. Gerne kann ich dir aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin kurz anbieten, die dir vielleicht noch ein paar Adressen doch noch geben kann, die du vielleicht nicht hast. Mehr kann ich dir nicht sagen, Walter. Ich sag dir ganz klar, tu was. Sonst frisst dich diese ganze Sache auf. Das ist nicht gut. Ja? Ja. Bitte leg auf und die Alexandra ruft dich gleich nochmal an. Dann lege ich jetzt auf, Jürgen, und ich danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und herzliche Grüße ins schöne Allgäu und dir alles Gute, Walter. Danke dir und ich hoffe, dieses Thema war nicht zu lapidar für dich. Nein, absolut nicht. Ich habe ja gemerkt, wie es dir ans Herz geht. Also ist es wichtig. Alles gut, alles Gute. Danke dir, Jürgen. Tschüss, ciao. Ciao. Er hat doch hervorragend gesprochen. Das war doch fast überhaupt kein Dialekt. Da mussten wir uns doch überhaupt nicht anstrengen. Übrigens, wenn ihr irgendwie ein bisschen verrückt und schräg drauf seid in Sachen Sex und Lebensmittel, dann seid ihr mein Mann oder meine Frau nächste Woche. Nächste Woche heißt nämlich unser Thema Lebensmittel und unter anderem möchte ich mit euch darüber sprechen, ob ihr Schweinereien mit Lebensmitteln macht. Man hört da ja so einiges immer wieder. Könnt ihr euch ja schon mal per Mail anmelden. domian@wdr.de 1.32 Uhr, Joe. 51, guten Morgen, Joe. Hallo, grüß dich. Hallo, Joe. Da gehen wir gleich mal nahtlos ins Thema Sex über. Sehr gerne. Okay. Nein, ist schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich eine Tochter, die wird jetzt im Juli 8. Mhm. Und ich lebe leider nicht mehr mit der Mutter zusammen. Ja. Ja, und ein Grund war damals die extreme Unordentlichkeit von der Frau. Heute ist es so, dass ich mir Sorgen um mein Kind mache. Die Wohnung meiner Ex ist nahezu messimäßig. Mhm. Am Anfang war es nur unordentlich, mittlerweile ist es auch dreckig. Ich habe die Kleine regelmäßig am Wochenende bei mir. Erzählt die so ein bisschen? Mit 8 kann man ja schon gut reden. Ich habe ein relativ gutes Verhältnis mit meiner Ex. Meine Tochter hat eine kleine Schwester, die ist 3, da bin ich der Patenonkel von. Ah, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, das ist halt nur das Thema Ordnung und Sauberkeit, ne? Ja. Ist denn deine Ex erreichbar für dieses Thema, wenn du sie ansprichst? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also dann schlägt schlagartig die Laune um und ist mittlerweile, also im Moment ist es so, dass ich sogar Hausverbot habe. Wenn ich die Kleine abhole, muss ich im Garten warten. Warum? Weil du dich mit ihr angelegt hast? Ja, weil ich ihr zigfach versucht habe, im Guten auf sie einzureden, dass sie mal ein bisschen aufräumt, mal putzt oder so. Mhm. Oder zumindest den Kindern saubere Sachen anzieht. Mhm. Und das funktioniert nicht. Hast du denn den Eindruck, dass die Kinder fast ein wenig verwahrlosen? Also verwahrlosen, mein Gott, also ich habe, wie gesagt, ich habe meine Tochter habe ich am Wochenende bei mir. Und sie hat ein eigenes Zimmer, sie hat einen komplett eingerichteten Kleiderschrank, also als wenn sie bei mir wohnt. In welchem Zustand kommt sie denn zu dir? Ja, als wenn ich sie vom Spielplatz hole. Also immer schmuddelige Sachen, keine saubere Kleidung an, nicht ordentlich gewaschen. Richtig. Ist sie selbst auch nicht richtig gewaschen? Selbst auch nicht richtig gewaschen, ja. Mhm. Das erste, was sie macht, meistens hole ich sie freitagabends nach Feierabend. Damit ich dem Kind dann halt noch, eine Nacht mehr gönnen kann. Ja, dann wird zuerst geduscht, dann gibt es saubere Klamotten. Ihre Sachen, die sie dann anhat, kommen sofort in die Waschmaschine. Und meistens ziehen wir das Wochenende bis zum Montagmorgen raus, dass ich sie montags dann noch in die Schule bringe. Fällt dem Kind das denn auch auf, dass es so schmutzig bei der Mutter ist? Spricht das Kind darüber? Verhalten. Sie sagt dann immer, wenn es soweit ist, dass ich sie wieder wegbringen muss, Papa, ich möchte bei dir bleiben und bei dir ist schöner, bei dir ist ordentlich und solche Geschichten. Ne? Hast du den Eindruck, dass das bei deiner Ex schlimmer geworden ist im Laufe der Jahre? Ja. Die Anfänge hast du ja miterlebt damals? Ja, richtig. Das letzte Mal, als du, wie lange ist das her, als du das letzte Mal in der Wohnung warst? Das sind jetzt schon 4 Wochen. Ah ja, okay. Das. Ja, also vor 4 Wochen hat es dann morgens mal, da habe ich so vor der Arbeit, wollte ich meine Kleine abholen, zur Schule bringen. Das ist immer so ein Überraschungseffekt, dann freut sie sich. Und da war sie angezogen, als wenn sie, keine Ahnung, mit Freundinnen ein Theaterstück aufführen wollte. Und da habe ich nur gefragt, ob sie keine anderen Sachen hat. Mhm. Ja, weil das ist ein 8-jähriges Mädchen und ich sag mal, man muss jetzt nicht das Neueste und Teuerste tragen, aber man sollte zumindest angepasst irgendwo ein bisschen rumlaufen. Das muss ordentlich sein. Als du vor 4 Wochen das letzte Mal in der Wohnung warst, welches Bild hat sich dir da dargeboten? Grausam. Mir stand ein bisschen Pipi in den Augen, dass meine Kinder da leben müssen. Oder vielmehr mein Kind. Ich bezeichne die Kleine jetzt auch mal als meins, weil ich hole sie dann auch am Wochenende. Herrscht denn in der Wohnung ausschließlich Unordnung oder auch richtig Dreck vor? Richtig Dreck auch, ja. Äußert sich so, meine Ex hat also 3 Katzen, die laufen tagsüber auch draußen rum, die tapern dann mit ihren dreckigen Pfoten rein, rennen über den Küchentisch, verschmutzen die Polstergarnituren, treten ihr Essen breit, die werden zugefüttert, also mit Nassfutter, das klebt auf dem Boden, das ist schon trocken. In der Spülecke gibt es, Essensreste oder Reste von Mahlzeitenzubereitungen und. Die Teller kleben aufeinander, da ist nichts Sauberes mehr zu finden. Da liegt ein Sack mit Blumenerde unterm Küchentisch. Da liegt saubere Wäsche gestapelt, dreckige Wäsche gestapelt. Du kannst nicht unterscheiden, was es ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es im Schlafzimmer und in den Betten aussieht. Ja, schlimm. Also es ist so, vor ein paar Wochen war ich mit meiner Freundin da, weil meine Ex, die macht Schule, Abendschule, eine Fortbildung oder eine Weiterbildung zur Tagesmutter, was, sag ich mal, überhaupt nicht irgendwo passt. Das ist absurd, ja. Das ist sehr absurd, ja. Und auf jeden Fall war ich da mit meiner Freundin da, habe auf die Kinder aufgepasst und da hat meine Freundin gesagt, weißt du was, jetzt da sind mehr Katzenhaare als Federn im Bett. Ich beziehe erstmal das kleine Kinderbett von der ganz Kleinen, das beziehe ich erstmal neu. Wohlgemerkt, die Kleine ist 3. Okay, ich habe die Zustände jetzt begriffen. Ja, auf jeden Fall haben wir das Kinderbett neu bezogen. Ja. Und als die Mutter danach, die Kleine hat sich reingelegt und war schon halb am Wegdösen, dann ist die Mutter nach Hause gekommen, abends um 9:30 oder so ist die Schule vorbei. Und das Erste, was die Kleine macht mit ihren 3 Jahren, steht auf, stellt sich ins Kinderbettchen und sagt, Mami, guck mal, neu. Da hat die das mit ihren 3 Jahren registriert, dass das Bett neu bezogen wurde. Wie ist das bei euch geregelt? Das Sorgerecht hat sie. Hat sie ganz? Ja. Warum? Warum? Ich muss dazu sagen, es ist eine Russin. Sie hat noch eine ältere Tochter. Die ist heute, ich muss lügen, 20 Jahre, glaube ich. Und als meine Ex dann damals nach Deutschland kam, hatte sie mit ihrem Ex-Mann Probleme, das Kind mitzubekommen. Ja, und der hat sie dann erpresst, sie musste die Kleine freikaufen und. Und anfänglich zu unserer Beziehung hat sie halt gesagt, du, ich möchte das Theater nicht nochmal haben, bitte schenk mir das Vertrauen. Ach so. Und lass mir das Sorgerecht, ja. Und ich habe dann halt. Eklatanter Fehler. Ne, richtig, genau. Und ich habe dann halt, ja, als, weiß ich nicht, Gutmensch, Frauenversteher, wie man es nennen möchte, habe ich gesagt, ist okay, weil es kann ja nichts dazwischen kommen. Ne? Und wie gesagt, diese Unordentlichkeit, dieses Dreck und dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ihr habt ja auch lange zusammen gelebt, eine Weile zusammen gelebt. Wie lange habt ihr in einer Wohnung gewohnt? In einer Wohnung haben wir gar nicht gewohnt. Ach so, aber wie lange wart ihr denn zusammen definitiv? Wir waren zusammen 3 Jahre, dann ist sie schwanger geworden und kurz nach der Geburt, ich sag mal rund 4 Jahre waren wir zusammen. So, jetzt ist die ganz grundsätzliche Frage, willst du da juristisch vorgehen? Welche Möglichkeiten habe ich? Ja. Da bin ich, sag ich mal, da stehe ich auf dem Schlauch. Ja. Weil eine Idee war ganz einfach, irgendwo mal das Jugendamt einzuschalten. Zum Beispiel? Dann habe ich die Angst, ich weiß jetzt nicht, ob es begründet ist, aber ich habe halt diese Angst davor, so eine richtig feste Angst, dass das Jugendamt sagt, pass mal auf, das geht gar nicht, wir nehmen das Kind jetzt erstmal und stecken es ins Heim. Mhm. So. Ja, und dann, da geht die Kleine dran kaputt, da gehe ich dran kaputt. Das verstehe ich. Weil wir hängen aneinander. Deswegen schlucke ich und betreibe halt Schadensbegrenzung. Mhm. Ja, das ist auch, wenn ich die freitags abhole und sie hat unordentliche Sachen an, dann fahre ich zur Not noch in ein Geschäft, was bis 22 Uhr auf hat und kleide sie komplett neu ein. Also, natürlich... Entschuldigung, Jung. Diese Sachen, die ich dann gekauft habe den Freitag, die sind in der nächsten Woche bei der Mutter gar nicht mehr auffindbar. Okay, also der Zustand ist mir schon völlig klar. Ich überlege jetzt, was man machen muss, was man machen sollte. Zuerst, an allererster Stelle ist Informationen sammeln. Was kannst du machen? Welche Rechte hast du? Was kannst du einfordern? Welche Gefahren bestehen, wenn du das Jugendamt informierst? Und so weiter. Du begibst dich auf ein heikles Terrain, das weißt du. Das ist für Väter immer ein großes Problem, wie auch immer die Sache gestrickt ist. Aber mittlerweile gibt es viele Selbsthilfeorganisationen von Vätern. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Fachanwälte, die sich darauf spezialisiert haben. Das musst du machen, finde ich. Das bist du deinem Kind auch schuldig. Ich würde jetzt nicht Schadensbegrenzung da betreiben, sondern mich erstmal knallhart informieren und dann gucken, wie man vorgehen kann. Ja. Ich meine, jetzt habe ich auch noch das Problem, sage ich mal, oder da bin ich ja jetzt nicht alleine, dass ich, sage ich mal, euronisch nicht ganz so dick abgesichert bin, ne? Dass du was nicht abgesichert bist? Euronisch. Dass du nicht so viel Geld hast. Ganz genau, dass ich mir jetzt so spezielle Anwälte und wie auch ich immer verstehe schon, kann. Klar, aber da bist du auch nicht alleine und da gibt es natürlich auch für Männer, die nicht so gut dastehen, Hilfe. Joe, wir werden dich jetzt gleich mal zurückrufen und dich mit entsprechenden Anlaufstellen und Adressen versorgen. Ja, das ist super. Dann hast du schon mal einen Anlaufpunkt und dort wird man dir weiterhelfen können oder man wird dich weiterleiten können, dass du erstmal eine gute Beratung bekommst. Und dann ist mir wichtig, weil ich schwimme, sage ich mal, irgendwo im Leeren, weiß nicht, was ich machen soll. Genau. Ja, und das Einzige, ich hole das Kind so oft wie möglich da raus. Verstehe. Ja, sie hat bei mir halt eine andere Welt. Ne? Ja, die Sorge hätte das ich auch. Das Problem ist dann, wenn ich sie wieder wegbringe oder wegbringen muss, dann weint sie jedes Mal, Papa, ich will bei dir bleiben. Ja, furchtbar. Ja, und das zerreißt mich jedes Mal. Ich meine, ich bin ein 1,80 großer Mensch mit langen Haaren und Tattoos, aber trotzdem steht mir die Pipi in den Augen. Klar. So, Joe, du legst bitte auf, wir melden uns gleich bei dir. Alles klar, Jürgen, ich danke dir. Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Danke. Tschüss, ciao. Ciao. 1.43 Uhr, Andrea, und die ist 54. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Andrea. Ich habe Bronchialkarzinom oder Lungenkrebs auf Deutsch gesagt. Ja. Und Metastasen in sämtlichen Organen dazu. Das heißt, ich bin im Endstadium, Stadium 4. Und hab nicht mehr so allzu viel Lebenserwartung. Das heißt, du wirst doch gar nicht mehr... 6, 7, 8 Monate laut Ärzten. Du wirst auch nicht mehr ich werde nur noch palliativ behandelt. Liegst du... Aber auch auf meinen Wunsch. Bist du zu Hause? Ich bin zu Hause, allerdings alleine. Und das ist, glaube ich, schlimmer als der Krebs. Dass du alleine zu Hause bist? Ja, die Einsamkeit. Die Einsamkeit durch die Krankheit. Es kommt dann wahrscheinlich ein palliativ ambulant Team zu dir und versorgt dich jeden Tag? Die kümmern sich. Nee, im Moment, ich habe zwei Mädchen, also zwei Kinder. Deine Kinder? Meine Kinder, zwei Mädchen, 21 Jahre und 35. Und gut, die Ältere, die hat weniger Zeit, die sehe ich so einmal die Woche für 2-3 Stunden. Und die Kleine, die studiert eigentlich in Osnabrück, ich wohne in Hannover, und hat aber für ein halbes Jahr ihr Studium jetzt an den Nagel gehangen, um Zeit für mich zu haben und ist zurück nach Hannover. Aber das klingt doch schon mal ganz gut. Dann ist doch jemand letztendlich bei dir, der dich betrifft. Nee, die wohnt bei einer Freundin. Na gut, aber sie kommt ja oft dann zu dir bestimmt, oder? Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und ich freue mich auch, wenn ich sie sehe. Und wie oft kommt sie denn? Ja, beinahe täglich für 2-3 Stunden. Und trotzdem, danach bin ich wieder einsam. Mhm. Nochmal die Frage, das ist gerade nicht so ganz klar geworden. Es kommt auch ein Arzt, Ärzte kommen auch zu dir von der Palliativstation und versorgen dich zu Hause? Nee, das machen die, die waren hier, aber das brauchen sie nicht, weil mich ja meine Kinder versorgen. Achso, die müssen gar nicht jeden Tag kommen. Die haben dir die Medikamente aufgeschrieben und mehr muss genau, man gar nicht machen. Genau, die Medikamente kann ich noch selbstständig nehmen, obwohl ich Pflegestufe 1 habe. Verstehe. Das schaffe ich noch. Kannst du denn aufstehen aus dem Bett? Geht das? Ich kann aufstehen aus dem Bett, aber es ist natürlich immer mit starken Schmerzen verbunden, weil ich zudem auch noch rheumatische Arthritis habe. Ah, ja. Und da Morphium anscheinend überhaupt nicht gegen wirkt. Aber egal. Aber das, die Wohnung verlassen kannst du nicht mehr? Doch. Doch, das geht schon. Kann ich schon verlassen. Mhm. Die kann ich, aber ich bin jetzt, das ist es ja eben. Ich komme hier wie eingesperrt in der Wohnung. Ich habe zwar eine schöne Wohnung, aber Wie stark? Ich war immer ein aktiver Mensch, der immer gearbeitet hat, der sich um Familie und Kinder gekümmert hat. Und meine Tochter ist ja erst letztes Jahr im Oktober nach Osnabrück gezogen. Mhm. Und ich glaube, da kommt alles zusammen. Wie stark sind deine Schmerzen? Meine Schmerzen vom Krebs her. Das ist jetzt fast egal, woher es kommt. Wie stark bist du mit Schmerzen belastet? Sowohl vom Krebs als auch... Die seelischen Schmerzen sind schlimmer als alles andere. Also die körperlichen Schmerzen kannst du ertragen? Die kann ich durch die Medikamente ertragen. Nimmst du denn auch... Ich kriege ja Morphium. Ja. Nimmst du denn auch Medikamente, die dich seelisch stabilisieren? Psychopharmaka? Nein, die darf man nicht in Verbindung mit Morphium nehmen. Ah ja. Das geht nicht. Mhm. Ja. Die Seele ist im Moment so krank, dass ich schon an Selbstmord denke. Aber das kann ich meinen Kindern nicht antun. Mhm. Und ich sag's nochmal, das liegt daran, nicht an deiner schweren Krebserkrankung, sondern an der Einsamkeit. Doch. Natürlich auch. Auch. Also es hängt alles zusammen. Das hängt ja damit zusammen. Es hängt alles zusammen. Ich wollte nämlich... Ich bin isoliert durch die Krebskrankheit. Gibt es denn niemanden mehr von früher? Du hast gesagt, du hast im Leben gestanden. Gibt es keine Freunde, Verwandte, die dich besuchen? Es gibt schon Freunde, aber du weißt, die haben Arbeit, die haben Familie. Die sieht man einmal im Monat für 2-3 Stunden und dann war's das. Aber ich unterstreiche nochmal, Andrea. Es ist ja ich finde das ja ganz toll, dass deine Tochter wegen dir zurückgekommen ist. Ich auch. Ich bin glücklich darüber. Und dass sie 2-3 Stunden am Tag bei dir ist. Das ist ich ja will schon, ja auch nicht undankbar sein. Weiß deine Tochter, dass du so seelisch so leidest? Ja, sie selbst hat auch Depressionen. Was sagt sie dazu, wenn du sagst, du fühlst dich so alleine? Das sage ich ja so nicht, weil dann rede ich ihr ja Schuldgefühle an. Mhm. Das mache ich nicht. Aber ich sehe keinen Sinn mehr, auf ein halbes Jahr zu warten. Also ich glaube, das ist bei dir so eine Mischung. Einmal die Angst aufgrund der schweren Erkrankung und vielleicht auch die Angst vor dem Tod. Ja, unbedingt. Ich kann nicht mehr schlafen, seitdem ich das weiß. Ja, und kombiniert dazu auch noch, dass du dich einsam fühlst, dass die 2-3 Stunden mit der Tochter nicht ausreichen. Ja, ich will aber doch auch nicht die Kinder erdrücken. Das kann man nicht machen als Mutter. Das darf man auch nicht. Hast du denn mal darüber nachgedacht, Andrea, aufgrund der sehr starken Entwicklung der Erkrankung vielleicht in ein Hospiz zu gehen? Habe ich, aber das kann ich nicht. Das ist ein Todeshaus. Das macht mich noch mehr depressiv. Ich habe mich im Internet über verschiedene Häuser hier erkundigt in Hannover. Oh. Aber dann ist es endgültig aus mit mir. Weißt du, Andrea, natürlich ist es ein Haus, sind das Häuser, in denen gestorben wird. Aber eben, das kann ich nicht ertragen. Ja, aber lass mich mal ausreden. Ich erlebe Hospize, wenn ich in Hospize gehe, auch als Lebenshäuser, wo noch sehr viel gelebt wird und die Menschen noch schöne Sachen miteinander machen, solange sie es können, und wo es wunderbare Mitarbeiter gibt, die sich um die Menschen kümmern. Also da herrscht nicht Leid und Elend nur und Weinen und Wehklagen, sondern da wird auch noch gesungen, da hast du Musik, da gibt's dieses und jenes. Also so schlimm ist es nicht, dass du sagst, das zieht dich dann noch mehr runter. Du kennst die Vorgeschichte nicht. Ich bin zum Beispiel kein Mensch, der so gern in Urlaub fährt. Mhm. Ich mag keine fremden Umgebungen. Mhm. Ich fühle mich sicher und geborgen in meinem Heim. Mhm. Ja, das gibt mir... Okay, das akzeptiere ich auch. Wenn man das so empfindet und man lieber zu Hause ist, dann gibt es auch nichts zu diskutieren. Dann ist man lieber zu Hause. Aber eine andere Idee. Du wirst palliativmedizinisch versorgt, sagst du. Ja. Wann kommt denn das nächste Mal ein Palliativmediziner? Sobald ich denen Bescheid sage, dass sie kommen sollen. So. Hast du denen mal von deinen seelischen Nöten erzählt? Nein. Das solltest du aber. Du bist der Erste, dem ich das heute so erzähle. Das solltest du nicht unterdrücken. Weißt du, der Segen der Palliativmedizin besteht darin, dass man einmal ordentlich medikamentös versorgt wird und dass eben die Palliativmedizin sich auch um das seelische Wohl der Menschen kümmert. Mhm. Ich rate dir dringend, dass dem behandelnden Arzt, der zu dir kommt, ihm das mal so zu erzählen. Ja. Ich weiß von vielen Palliativstationen, die eben auch sozial sehr aktiv sind. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand regelmäßig dann zu dir kommt, sich mit dir unterhält, vielleicht auch irgendetwas macht, wenn du das möchtest. Mhm. Damit du mehr eingebunden bist. Ja, ja. Weißt du, Palliativmedizin heißt nicht nur gute Schmerzbehandlung, sondern die kümmern sich eben um den ganzen Menschen als Ganzes. Und dazu gehört eben auch die Psyche und die Seele. Okay. Also das ich habe schon im Internet geguckt, und ob ich irgendwas Ehrenamtliches machen kann. Ich brauche eine Beschäftigung. Also wenn du das selbst auch noch könntest, wenn du dazu noch körperlich fehlt. Ich kann ja sitzen, ich kann denken, ich kann reden. Ich habe früher im Callcenter jahrelang gearbeitet, mhm, und mein Gehirn funktioniert ja noch. Bin bloß in meiner Bewegung eingeschränkt. Ne? Wie ist denn hast du eine Verbindung zur Kirche? Nein, gar nicht. Gar nicht, noch nicht, glaube ich. Okay, war nur eine Frage, weil das sind auch ganz gute Anknüpfungspunkte. Also, ja, ich rate dir jetzt ganz dringend, mit deinem Palliativarzt zu reden. Und okay. Ich schenke ihm rein Wein ein. Erzähl's ihm genauso offen, du musst dich vor dem nicht schämen, genauso offen wie mir. Ich bin sicher, er wird eine Idee haben und wird das weiterführen, dass du mehr eingebunden wirst in soziales Geschehen. Ja, okay. Dennoch werden wir dich jetzt auch nochmal anrufen. Ich finde, das kann ja nicht schaden, wenn meine Psychologin dich auch nochmal anruft. Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Schön. Sehr gerne, lieber Andrea. Ja. Legst du bitte auf, und du wirst gleich von Alexandra zurückgerufen. Von Alexandra. Genau. Okay, mache ich. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Jens. Der Jens ist 31. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen. Guten Morgen, Jens. Ja. Weswegen rufst du an? Ich rufe darum an. Also, ich habe eine Freundin. Die habe ich damals bei der Stiftung, also bei der Therapie kennengelernt, vor 2 Jahren. So, in der Therapie hast du sie kennengelernt? Ja, also ich war auf Drogentherapie. Ja, Drogentherapie, ich verstehe dich. Halt meine Hörer irgendwie anders. Du warst in einer Drogentherapie? Ja, okay. Gegen Christel. Mhm. Ja, und jetzt zur Zeit, also sie ist im 8. Monat schwanger und... Hast du gerade gesagt, wegen Crystal? Crystal Meth? Ja, ja. Alter, warst du Crystal Meth Konsument? Ja. Mhm. Wie lange? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Wie geht's dir heute? Heute, also es ist schwer, also jetzt geht's mir zur Zeit beschissen, da ich meine Freundin, die ist am 8. Monat schwanger, aber ich glaube, wie sie wohl konsumiert hat. Also die habe ich ja kennengelernt, sie war auch sauber. Du musst es nochmal sagen, ich habe es nicht verstanden. Du sprich mal ein bisschen deutlicher. Also ich habe meine Freundin erwischt, wie sie wieder konsumiert hat und das im 8. Monat schwanger. Aha. Mhm. Ja. Und jetzt zur Zeit, ich habe es gesagt, also ich wollte es ja weiterleiten, im Jugendamt oder so, aber da hat sie gesagt, du wirst mich verlassen und das ist meine größte Angst. Das ist ja unfassbar. Das ist ja nur wirklich eine der schlimmsten Drogen, die es überhaupt gibt im Moment, Crystal Meth. Deine Freundin ist im 8. Monat schwanger und sie konsumiert diese Droge. Was für eine Schande und was tut sie diesem Kind an? Ja, das habe ich auch. Ich habe es jetzt aber erst oder vor 2 Wochen habe ich es erst erfahren. Also, weißt du, das heißt, du weißt gar nicht, wie oft sie schon gemacht hat? Nee, weiß ich nicht. Hm. Ah. Du hast angedroht, dass ihr das beim Jugendamt zu melden? Ja, also ich habe jetzt auch angedroht, dass ich weitergehen werde. Mhm. Ja, und... Ich finde, dass du das machen musst. Um ja, das habe ich auch gesagt, aber die will mich verlassen und das... Ich weiß nicht, also dann sehe ich das Kind vielleicht auch nicht. Ja, aber ich appelliere zunächst mal an deine Verantwortung dem Kind gegenüber. Ja, das ist, ja. Ob die dich dann verlässt oder nicht, ist, glaube ich, jetzt erstmal nebensächlich. Wichtig ist die Gesundheit des Kindes. Ja. Je mehr du jetzt trommelst und um Hilfe rufst, desto größer ist die Chance, dass man sie irgendwie in den Griff kriegt und nicht noch weiter Drogen konsumiert und dem Kind das zumutet. Wer weiß, was schon angerichtet wurde. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, wie lange es schon macht. Seit wann? Also, schon wieder alles. Und wenn ich sie drauf anspreche, haut sie ab, tut mich anlegen. Wie alt ist sie? Sie ist 28. Mhm. Wie geht es dir denn körperlich nach all diesen vielen Jahren dieser schlimmen Droge? Körperlich halt, naja, ich war bis zur Therapie, war ich natürlich abgenommen. Also psychisch kaputt, seelisch. Psychisch kaputt? Wie sieht dein Mund und deine Zähne aus? Na, Zähne kaputt. Durch die Droge? Ja. Wie viele Zähne hast du noch im Mund? Ehrlich gesagt, noch 6. 6 Zähne. Mhm. Wie sieht dein, wenn ich dich sehen würde, du bist ja nur ein junger Mann von 31, wie sieht dein Gesicht und deine Haut aus? Na, zerfallen. Zerfalten. Wahrscheinlich würde ich dich wesentlich älter schätzen, als du bist. Ja, auf jeden Fall. Also die meisten schätzen mich so für Mitte 40. Mhm. Ja. Gibt es sonst noch körperliche, organische Beschwerden oder Schädigungen, die du hast? Ja, den Nieren angegriffen. Mhm. Ja, und dann eben Psychosen. So, dann kommen wir nämlich zum Seelischen, Psychosen. Psychosen heißt, du hast Wahnvorstellungen und wirst getrieben von irgendwelchen Dingen, die du siehst. Ja, naja, also ich hatte immer Dinge gesehen, die gar nicht da waren. Dann, ja, Verfolgungswahn hat die Polizei aufgerufen, alles. Mhm. Wie lange, das habe ich gerade nicht so richtig verstanden, falls du schon gesagt haben solltest, entschuldige bitte, dass ich nochmal frage, wie lange bist du jetzt von dieser Droge weg? Seit 2 Jahren. Und wirklich definitiv weg? Ich bin definitiv weg, ja. Und du nimmst auch nichts anderes? Nee, ich trinke nicht mehr Alkohol, mehr gar nichts. Was machst du beruflich? Machst du irgendwas beruflich? Also jetzt zur Zeit beruflich mache ich meine Lehre mache ich weiter. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Respekt, Jens. Bist du noch da? Ja, Respekt. Ja, ja. Das heißt, dann scheint es ja wirklich so zu sein, dass du die Kurve kriegst. Ja, na, aber jetzt weiß ich ja nicht, wie. Also, jetzt finde ich, wieder ist der Zeitpunkt, wo ich zugreifen könnte. Nach diesem Vorfall. Ja, nee. Jetzt musst du die Nerven behalten. Ich sage es jetzt nochmal in ganz klaren Worten, was ich hier gerade schon mal gesagt habe. Du musst etwas unternehmen. Ja, und ich weiß ja nicht, wie ich es anstellen soll. Melde dich beim Jugendamt oder bei der Polizei. Dein Kind ist in Lebensgefahr. Das weiß ich, das habe ich auch schon. Ich habe ja du hast die moralische Verantwortung zu handeln. Wohnt ihr eigentlich zusammen in einer Wohnung? Also ja. Ja. Gut. Also, Jens, die Sendung ist jetzt gleich rum. Wir werden dich gleich nochmal anrufen und dir nochmal genauer an die Hand geben, was du jetzt tun solltest. Du musst aber auf jeden Fall handeln. Du darfst es jetzt nicht schleifen lassen, okay? Okay, danke schön. Du legst auf und du wirst gleich nochmal von uns angerufen. Okay, gut. Tschüss, Jens. Alles Gute wünsche ich euch. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe pünktlich um 1 live und wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.